Gerade denk ich mir, wie schön das Leben ist. Alles läuft gut, wie gut das tut. Die Liebe, das Geld stimmt, alles schick. Ich fühle mich wie Hans im Glück. Das ist die Zeit für Veränderung. Mein Chef sagt Zeit für Veränderung. Wir leben die Veränderung, Veränderung hält jung. Ich pack die Sachen an, denn morgen geht's schon los. Es tut mir leid um unsere Zeit. Denk mal an mich und wünscht mir Glück. Vielleicht komm ich ja bald zurück. Dann ist die Zeit für Veränderung. Mein Chef sagt Zeit für Veränderung. Wir leben die Veränderung, Veränderung hat jung. Gerade denk ich mir, wie schön das Leben ist. Alles läuft gut, wie gut das tut. Denk mal an mich und wünscht mir Glück. Vielleicht komm ich ja bald zurück. Das ist die Zeit für Veränderung. Mein Chef sagt Zeit für Veränderung. Wir leben die Veränderung, Veränderung hält jung. Schön und krumm, Zeit für Veränderung.